Herz, mein Herz braucht zurück. Baby, dreh die Zeit zurück, dreh die Zeit zurück und lass mich nicht mehr allein. Ich schwöre, du bist was Besonderes. Du bist diese eine, die mein Leben verändert, die mir jeden Tag die Kraft schenkt, nicht aufzugeben. Denn ich weiß, dass du mein Engel bist. Ich hab geschworen, du bist die Mama meiner Kinder. Du bleibst an meiner Hand und lachst mich an und das für immer. Jeden Morgen wach ich auf, ich frag mich, wo ist das Lachen? Wo ist die Stimme, die mir sagt, wir werden alles schaffen? Es tut mir leid, ich weine, ich hab nicht drüber nachgedacht. Voller Schmerz verbringe ich allein jede Nacht. Ich liebe dich, ich brauche dich, wie die Sonne, dieses Licht. Bitte glaub mir, mein Schatz, ohne dich kann ich nicht. Und die Zeit steht still, yeah. Du bist das, was ich will.